Kein Land und kein Volk hat einen solchen Schatz an wirklich großen musikalischen Meistern aufzuweisen, wie gerade wir Deutschen. Wir sind eigentlich das auserkorene Musikvolk der Welt. Und zwar nicht nur in Bezug auf die musikalische Schöpfung selbst, sondern auch in Bezug auf die Empfängnisfähigkeit für die Musik im Allgemeinen, die bei uns ein selbstverständliches Vorrecht der breiten Massen unseres Volkes darstellt. Im zweiten Teil dieser Sendung wird es um die andere Seite der negativen geschichtlichen Einordnung von Auschwitz gehen, in der die Vernichtung der europäischen Juden in die Kontinuität der spezifischen deutschen Nationalgeschichte gestellt wird. Diese Sendung basiert auf dem Text Die negative Fabrik Auschwitz von Robert Kurz. Die negative Fabrik Auschwitz. Vor 60 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Auch aus diesem Anlass will die folgende Sendung den Versuch unternehmen, den besonderen Stellenwert von Auschwitz herauszuarbeiten, ohne es dabei aus der Geschichte der modernen Zivilisation zu entsorgen. In der letzten Sendung ging es um die negative Historisierung von Auschwitz in den Kontext der kapitalistischen Modernisierungsgeschichte. Die andere Seite dieser negativen Historisierung aber muss darin bestehen, Auschwitz in die Kontinuität der spezifischen deutschen Nationalgeschichte zu stellen. So sehr diese Tat zur westlichen Moderne gehört, ebenso sehr ist wahr, dass sie nur von deutschen Tätern und getragen von der deutschen Gesellschaft vollbracht wurde. Einzelne Elemente von Auschwitz und seiner ideologischen Vorbereitung gehören der allgemeinen Geschichte der zweiten industriellen Revolution an und sind in allen Ländern zu finden. Aber weder in der Sowjetunion noch in den USA wurde der Judenmord jemals zum Staatsprogramm. Sogar Henry Ford wandte sich später wieder vom Antisemitismus ab, der für seine Version der kapitalistischen Massenproduktion offenbar nicht lebenswichtig war. Nur in Deutschland gab es eine offene antisemitische Massenbewegung, die zur Macht gelangte. Ähnliches gilt für die Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens, deren Elemente überall in den zeitgenössischen Gesellschaften gefunden werden können, die aber nur von Nazi-Deutschland im großen Maßstab und generalstabsmäßig geplant durchgeführt wurde. Kein Land und kein Volk hat einen solchen Schatz an wirklich großen musikalischen Meistern aufzuweisen, wie gerade wir Deutschen. Wir sind eigentlich das auserkorene Musikvolk der Welt. Und zwar nicht nur in Bezug auf die musikalische Schöpfung selbst, sondern auch in Bezug auf die Empfängnisfähigkeit für die Musik im Allgemeinen, die bei uns ein selbstverständliches Vorrecht der breiten Massen unseres Volkes darstellt. Auschwitz als singuläre Tat war spezifisch deutsch. Aber auch in dieser Hinsicht kamen die Nazis nicht von einem anderen Stern, sondern aus den Tiefen der Nationalgeschichte, die dadurch für immer und unrettbar verdorben ist. Alle Versuche, Auschwitz in der deutschen Geschichte als Fremdkörper einzukapseln und an irgendwelchen besseren, demokratischen, aufklärerischen und so weiter Traditionen anknüpfen zu wollen, sind zum Scheitern verurteilt. Daraus kann nur eine Konsequenz gezogen werden. Der kategoriale Bruch mit der Nation überhaupt, der Bruch mit jeglichem nationalen Selbstverständnis und jeglicher nationaler Loyalität. Wie der Antisemitismus im Allgemeinen zum Nationalismus im Allgemeinen gehört, so gehört Auschwitz im Besonderen zur deutschen Nation im Besonderen. Aber das Allgemeine und das Besondere sind immer verschränkt. Das Besondere ist das Besondere eines Allgemeinen und das Allgemeine enthält das Besondere. Insofern muss Auschwitz als der Anfang vom Ende aller Nationen betrachtet werden. Und damit steht auch der Kapitalismus als solcher zur Disposition, der die Nation erfunden und dessen Logik letztendlich auch Auschwitz hervorgebracht hat. In der Katastrophengeschichte der zweiten industriellen Revolution wurde die über zwei Jahrhunderte hinweg entwickelte spezifische Legitimationsideologie der deutschen Nationsbildung abgerufen. Die von Herder und Fichte zuerst erfundene, im Laufe des 19. Jahrhunderts rassistisch und antisemitisch unterfütterte Begründung der Nation nicht als politisch-juristische Einheit, sondern als Kultur- und Abstammungs- oder Blutsgemeinschaft. In der kapitalistischen Konkurrenz mit Großbritannien und Frankreich zum Selbstverständnis der deutschen nachholenden Modernisierung des 19. Jahrhunderts gemacht und verbunden mit den staatspaternalistischen Vorstellungen und Institutionen seit Adolf Wagners Staatssozialismus und Bismarcks sozialem Königtum, war daraus jene deutsche Ideologie der Ideen von 1914 geworden, mit der sich das Deutsche Reich vom angelsächsischen Wirtschaftsliberalismus und von der französischen politischen Nation bis in das Staatsbürgerschaftsrecht hinein abzugrenzen suchte. Die Nazis waren die legitimen Erben dieses nationalen deutschen Selbstverständnisses, das sie nur noch mit den ursprünglich sozialliberalen und sozialdemokratischen Begriffen eines Nationalsozialismus anreichern mussten, um zu einer wahnhaften Demokratie des Blutes unter der Fahne des protofordistischen Arbeitsstaates zu gelangen. In dieser blutsideologischen Frontstellung gegen die westeuropäisch-nordamerikanischen Varianten des Kapitalismus konnte die zweite industrielle Revolution zur gesellschaftspolitischen deutschen Revolution überhöht werden. Jenes deutsche Selbstverständnis als protestierendes Reich, das nicht dem westlichen Krämergeist verfallen sei, wurde bis zur letzten Konsequenz getrieben und endete folgerichtig in einer Geschichtskatastrophe, wie sie in Jahrtausenden nicht erlebt worden war. Der ideologische Kern dieser Idee einer kulturnationalen Blutsgemeinschaft, nämlich die Vorstellung einer nicht in kapitalistischen Funktionen aufgehenden, der moderne vorgängigen und ewigen völkischen Identität oder Wesenheit, suggerierte ein über dem Kapitalismus stehendes nationales Ziel. Der Kampf ums Dasein von völkischen Wesenseinheiten, obwohl selbst ein Produkt des Kapitalismus, erschien so als die eigentliche Wirklichkeit, der gegenüber die kapitalistische Ökonomie keinen Zweck, schon gar keinen Selbstzweck, darstellen durfte, sondern vermeintlich nur ein Mittel. Diese deutsche Version der Moderne, die kapitalistische Ökonomisierung der Gesellschaft mit einer antiökonomischen Blutsideologie durchzusetzen, wurde nun in den Strukturbrüchen und Krisen des Übergangs zum Fordismus in den Begriffen einer völkischen Revolution, konservativen Revolution oder Revolution von rechts gefasst. Das Paradoxon eines antikapitalistischen Kapitalismus kennzeichnete die zweite industrielle Revolution mehr oder weniger auch in der Sowjetunion und den USA. Die stärkere Betonung staatsökonomischer Momente, wie sie schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und durch den Weltkrieg forciert worden waren, die Betonung des schaffenden, pseudokonkreten Industriekapitals, die Gleichschaltung und Egalisierung der Arbeit und Elemente einer nationalistischen Autarkiepolitik als Reaktion auf den Zusammenbruch des Weltmarkts. Das waren gemeinsame Strukturmerkmale, die überall eine antikapitalistische Färbung hatten, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität und ideologischer Begründung. Die technische und organisatorische Revolution der Rationalisierung ging einher mit vagen oder sehr bestimmten Vorstellungen einer gesellschaftspolitischen Umwälzung hin zur fordistischen Arbeitsdemokratie. Diese antikapitalistische Revolution auf dem Boden und in den Formen des Kapitalismus selbst hatte nirgendwo etwas mit sozialer Emanzipation zu tun. Sie war nur die repressive Durchsetzungsform für eine neue Entwicklungsstufe der kapitalistischen Gesellschaftsmaschine. Der bürgerliche, vom Sozialismus übernommene Revolutionsbegriff hatte eigentlich nie etwas anderes beinhaltet. Und deswegen war die Revolution im fordistischen 20. Jahrhundert auch rechtsbesetzbar geworden. In Deutschland aber bedeutete rechts eben nichts anderes als völkisch. Und auch die Linke war ja von diesem schlimmsten aller bürgerlichen Ideologeme nicht frei. Die fordistische Revolution mit ihren Massenaufmärschen und Arbeitslagern war überall staatsautoritär. Am deutlichsten aber in Deutschland, wo bereits die Nationsbildung selber als Revolution von oben und mit völkischen Ideen angereichert vollzogen worden war. Die Hollywood-reifen Nazi-Inszenierungen brachten diesen allgemeinen Charakter der gesellschaftlichen Umwälzung am konsequentesten zum Ausdruck. Das war eine im Geist der Schützengräben geborene Revolution, eine Revolution im Gleich- und Stechschritt, ganz ohne befreiendes anarchisches Moment, sondern im Gegenteil in den Formen fordistischer Massendisziplinierung. Und in der deutschen völkischen Erscheinungsform musste sie zwangsläufig zum Programm des Massenmords werden. Die fordistisch-demokratische Selbst- und Massendisziplinierung konnte im Sinne der völkischen Legitimation geradezu als Vollendung eines überhistorischen Mythos erscheinen, weit jenseits spröder kapitalistischer Rationalitätsgesichtspunkte. Die allgemeine fordistische Scheinkritik am alten bürgerlichen Geld- und Honoratiorenkapitalismus gewann so eine besondere Durchschlagskraft zusätzlicher Irrationalität. Die Formierung einer Demokratie des Blutes grenzte die fordistische Egalität der Arbeit zwangsläufig auf das imaginierte deutsch-arische Rassen- und Herrenvolk ein, das sich von der jüdischen Blutvergiftung zu reinigen hatte, während die slawische Rasse im Osten des zu erobernden Großraums zu einem Heer von Arbeitssklaven gemacht werden sollte. Hier wird auch sofort der Unterschied zur Sowjetunion deutlich. War der Gulag ein rein funktionsrationales System der terroristischen Vernutzung von Arbeitskraft, so waren die Nazi-KZs gleichzeitig und sogar jenseits der Arbeitsfunktion ein System der rassisch-völkischen Selektion. Diese Selektion und Arisierung allein hätte noch nicht unbedingt zum Holocaust führen müssen. Die Nürnberger Rassengesetze mit dem berüchtigten Zwang zum arischen Abstammungsnachweis für alle Staatsbürger, der deutschen Blutsdemokratie und dem Verbot von Mischehen oder überhaupt sexuellen Beziehungen von Deutschen und Juden als Rassenschande, die Diskriminierung und Enteignung der Juden, wovon bis heute nicht wenige Deutsche profitieren, auch als Erben von geraubtem Eigentum, die Pläne zur Deportation der Juden aus Deutschland, all dies waren wahnhafte Maßnahmen der Abtrennung, wie sie in der Logik der Blutsdemokratie lagen, noch nicht des Mordes. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder abverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, getreu dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder abverwandten Blutes sind verboten. Aber die deutsche Revolution konnte nicht bei der bloßen völkischen Reinigung stehen bleiben. Gerade die allgemeinere fordistische Qualität dieser Revolution drängte die deutsche Säuberung als rassisch-blutsideologische über die bloße Selektion hinaus. Die Juden galten ja nicht nur als fremdes Blut, sondern gleichzeitig als biologische Repräsentanz aller Negativität des Kapitalismus und seiner destruktiven Abstraktionen. Dieses seit langem aufgebaute Muster, das unter den Bedingungen fordistischer Mobilisierung ungeheure Brisanz gewonnen hatte, entwickelte nun eine Eigendynamik. Durch die Projektion auf die Juden sollte die negative Seite der abstrakten Arbeit aus dem fordistischen Arbeitsparadies verschwinden, ohne den Kapitalismus als solchen überwinden zu müssen. Blieb es bei Ford und Stalin eine bloße Projektion im Interesse systemfunktionaler Ziele, so wurde diese Projektion bei Hitler zu einem Selbstzweck. Unter den Bedingungen des Antisemitismus als Staatsprogramm und der praktisch bereits durchorganisierten völkischen Selektion konnte sich dieser Impuls in Deutschland zur realen Massenvernichtung steigern. Der ökonomische Wert, die fetischhafte Abstraktion verausgabter Arbeitsquanta als gesellschaftliche Pseudo-Eigenschaft der Waren, sollte in Gestalt der Juden aus der Welt verschwinden. Die Waren sollten nur noch Gebrauchsdinge und trotzdem weiterhin Waren sein, aber von der jüdischen Abstraktion gereinigt. Ebenso wie die warenproduzierende Arbeit als ihr Produktionsprozess. Der US-amerikanische Soziologe Moshe Postone hat diesen Kern des antisemitischen Antikapitalismus der Nazis als erster auf den Begriff gebracht. Zitat: Eine kapitalistische Fabrik ist ein Ort, an dem Wert produziert wird, der unglücklicherweise die Form der Produktion von Gütern annehmen muss. Das Konkrete wird als der notwendige Träger des Abstrakten produziert. Die Ausrottungslager waren demgegenüber keine entsetzliche Version einer solchen Fabrik, sondern müssen eher als ihre groteske, arische, antikapitalistische Negation gesehen werden. Auschwitz war eine Fabrik zur Vernichtung des Werts. Das heißt, zur Vernichtung der Personifizierung des Abstrakten. Sie hatte die Organisation eines teuflischen industriellen Prozesses mit dem Ziel, das Konkrete vom Abstrakten zu befreien. Der erste Schritt dazu war die Entmenschlichung, das heißt, die Maske der Menschlichkeit wegzureißen und die Juden als das zu zeigen, was sie wirklich sind: Schatten, Ziffern, Abstraktionen. Der zweite Schritt war dann, diese Abstraktheit auszurotten, sie in Rauch zu verwandeln, jedoch auch zu versuchen, die letzten Reste des konkreten gegenständlichen Gebrauchswerts abzuschöpfen. Kleider, Gold, Haare, Seife. Auschwitz, nicht die Machtergreifung 1933, war die wirkliche deutsche Revolution, die wirkliche Scheinumwälzung der bestehenden Gesellschaftsformation. Diese Tat sollte die Welt von der Tyrannei des Abstrakten bewahren. Damit jedoch befreiten die Nazis sich selbst aus der Menschheit. Diese Dechiffrierung steht nicht im Gegensatz zu einer Analyse, die Auschwitz gleichzeitig in das liberale Nutzenkalkül und in das fordistische Programm einordnet. Wie der grausige Utilitarismus des einflussreichen englischen Sozialphilosophen Jeremy Bentham noch die Exkremente und die Leichen der Sträflinge, ja sogar seine eigene Leiche, der Verwertung zuführen wollte, So verwerteten auch die Nazis die körperlichen Überreste der ermordeten Juden bis hin zum Lampenschirm aus Menschenhaut. Insofern hat Auschwitz den liberalen angelsächsischen Utilitarismus in sich aufgehoben. Auch andere bevölkerungspolitische Nutzenkalküle standen sicherlich in Verbindung mit dem KZ-System, das ja nicht nur die Juden erfasste. Um mal wieder über die Musik zu sprechen. Ich freue mich eigentlich, dass es heute alles so wunderbar im Takt geht, nicht wahr? Wenn es auch hier und da immer noch so etliche Querpfeifer bei uns gibt. Sogenannte Devisenmusikanten, nicht wahr? Auch da machen wir wenig Federlesen. Die kommen zu ihrer weiteren Ausbildung in ein Konzertlager, wo man ihnen dann so lange die Flötentöne beibringt, bis sie sich an eine taktvolle Mitarbeit gewöhnt haben. Aber die entscheidende Dimension von Auschwitz geht darüber hinaus, wie sie auch über die Massensklaverei des Gulag hinausgeht. In den sowjetischen Lagern wurden Menschen durch Arbeit vernichtet, aber diese Vernichtung war eine in Kauf genommene, kein unmittelbarer Zweck. Sie stand immer noch unter dem Bann eines Nutzenkalküls, nämlich der rücksichtslosen, über Leichen gehenden Turboindustrialisierung. Auch Auschwitz war eine fordistische Fabrik, genau wie Volkswagen. Die Vernichtungsmaschine wurde als ganz gewöhnliche kapitalistische Industrie betrieben, unter Beteiligung ganz gewöhnlicher Privatfirmen. Dazu gehörten etwa das Unternehmen Topf und Söhne aus Erfurt, Maschinenfabrik und feuertechnisches Baugeschäft, das die Großöfen für die Menschenverbrennung lieferte. Der Ingenieur Fritz Sander, Angestellter dieser Firma, ließ sich das von ihm entworfene Modell eines riesigen Einäscherungsofens sogar patentieren. Aber Auschwitz war auch eine negative Fabrik. Dort wurde nichts produziert, sondern etwas entsorgt, nämlich die phantasmatische Verkörperung des gesellschaftlichen Abstraktionsvorganges in einem warenproduzierenden System. Insofern war Auschwitz die äußerste Konsequenz des Fordismus als kapitalistischer Arbeits- und Industriereligion. Die industrielle Erlösung für die deutsche Blutsdemokratie durch die Vernichtung der Juden. Die Parole »Arbeit macht frei« über dem Tor von Auschwitz enthält so eine doppelte Bedeutung. Arbeit macht frei als kapitalistischer Daseinszweck, wenn sie von den Juden und damit von der Abstraktion befreit ist. Nur so werden Himmlers berühmte, unbegreifliche, immer wieder zitierte Sätze gegenüber SS-Männern doch wieder begreiflich. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel, will ich hier vor Ihnen in aller Offenheit nennen. Es soll zwischen uns ausgesprochen sein, und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jeder Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, ha, Kleinigkeit. Und dann kommen Sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen sind Schweine, der ist ein prima Jude. Und so gesehen, der ist durchgestanden, hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Wir haben das moralische Recht, wir hatten die Pflicht, unserem Volk gegenüber das zu tun. dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Nicht persönlicher Hass durfte hier wirksam sein. Noch nicht einmal persönliche Grausamkeit, sondern einzig jene Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt es nannte, von Buchhaltertypen, fleißigen Ingenieuren und deutschen Pflichtmenschen, die alle menschliche Regung den Opfern gegenüber ersticken mussten für den höheren Zweck einer Art Menschheitserlösung. Das sind die vier Dienstreisen, zu denen ich befohlen wurde und wo ich in unmittelbaren Kontakt mit der Vernichtung der Juden gekommen bin. Ich kam in Kontakt wider meinem Willen. Ich hatte zu gehorchen, ich musste es machen. Mehr kann ich dazu nicht aussagen. Die Nazis vollzogen auf ihre Weise, was die Sozialdemokratie sich immer erträumt hatte. Eine ordentliche Revolution, in der alles ganz anders wird, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Die ordentliche Judenvernichtung der deutschen Revolution erschien so als eine Art Müllabfuhr des inkarnierten Bösen am Kapitalismus. Eine schwere Blutarbeit, die anständig durchzustehen war, um hinterher duschen zu gehen und den gereinigten Kapitalismus endlich genießen zu können. Auschwitz und Volkswagen stehen in einem reziproken Verhältnis. Eine Welt der Massenproduktion erlöster fordistischer Gebrauchsgüter, der erlösten Massenmobilität und des erlösten Freizeitkonsums um den Preis des jüdischen Blutopfers, das die Arbeitssoldaten freisprechen sollte von der Selbstunterwerfung unter die kapitalistische Maschine. Ein derart paranoides Konstrukt, das den allgemeinen Wahnsinn des Kapitalismus unüberbietbar zuspitzte, konnte nicht anders als im Vernichtungswillen auch die Selbstvernichtung einzuschließen, die von Anfang an wie ein Albtraum der völkischen Ideologie und ihrer fordistischen Ausprägung inhärent war. Ragnarök, der Weltuntergang in der germanischen Mythologie, spukte durch dieses Bewusstsein. Das geheime Wissen um den unumkehrbaren Wahnsinn des eigenen Tuns, das selbstzerstörerische Formen annehmen musste, war schon frühzeitig in den ideologischen Schüben der deutschen Revolution aufgeschienen und ist in Oswald Spenglers berüchtigtem Werk »Der Untergang des Abendlands« sprichwörtlich geworden. Spengler gehörte zu jenen Wegbereitern des Narzissmus, die sich zwar bald von dessen Vulgarität abgestoßen fühlten, ohne doch jemals das Denken zu verlassen, das der deutschen Revolution zugrunde lag. In seiner organizistischen Geschichtsphilosophie erscheinen große Kulturen als Organismen, die einen Lebensprozess durchlaufen und schließlich unwiderruflich absterben müssen. Die zeitgenössische Geschichte ist für ihn das letzte Aufbäumen der arisch-faustischen abendländischen Kultur, das schon auf einen als heroisch imaginierten Untergang hindeutet. Zitat Spengler: Es ist der Verzweiflungskampf des technischen Denkens um seine Freiheit gegenüber dem Denken in Geld. Dies gewaltige Ringen einer sehr kleinen Zahl stahlharter Rassemenschen von ungeheurem Verstand, wovon der einfache Städter weder etwas sieht noch versteht, lässt von fern betrachtet, welthistorisch also, dem bloßen Interessenkampf zwischen Unternehmertum und Arbeitersozialismus zur flachen Bedeutungslosigkeit herabsinken. Die Arbeiterbewegung ist, was ihre Führer aus ihr machen, und der Hass gegen die Inhaber der industriellen Führerarbeit hat sie längst in den Dienst der Börse gestellt. Aber damit steht das Geld am Ende seiner Erfolge, und der letzte Kampf beginnt, in welchem die Zivilisation ihre abschließende Form erhält, der zwischen Geld und Blut. Das Geld wird nur vom Blut überwältigt und aufgehoben. Es handelt sich in der Geschichte um das Leben und immer nur um das Leben, die Rasse, den Triumph des Willens zur Macht und nicht um den Sieg von Wahrheiten. So schließt das Schauspiel einer hohen Kultur wieder mit den Urtatsachen des ewigen Blutes, das mit den ewig kreisenden kosmischen Fluten ein und dasselbe ist. Weil das letzte Gefecht des kapitalistisch domestizierten Arbeitsmarxismus gegen die abstrakte Arbeit ausgeblieben war, um stattdessen den bloßen Interessenskampf, wie Spengler schlau bemerkt, innerhalb des als unüberwindbar gedachten warenproduzierenden Systems zu führen, brachte der Kapitalismus selber ein monströses Phantasma seiner Scheinüberwindung hervor. Die Nazis waren das grauenhaft verzerrte Spiegelbild einer sozialen Bewegung, die nicht mehr an die Emanzipation vom Fetischismus der Moderne herankommen konnte. An die Stelle der Idee einer selbstorganisierten Rätegesellschaft unter Beteiligung aller trat der elitäre Wahn eines Führersozialismus von stahlharten Rassemenschen vor der negativen Gleichheit des Arbeitszwangs. An die Stelle der Wahrheit trat die Rasse. Nicht die Überwindung von Arbeit, Geld und Staat durch den Verein freier Menschen war das Ziel, sondern die wahnhafte Aufhebung des Geldes durch das Blut. Die tiefe Irrationalität dieser sich selbst realisierenden Vorstellung konnte die Aufhebung des Kapitalismus auf seinen eigenen Grundlagen nicht anders denken als ein Ende der Geschichte. Aber im Unterschied zu den Aufklärern Hegel und Comte als ein negatives und dunkles. Das letzte Gefecht der Blutsgemeinschaft sollte nicht in die soziale Emanzipation als Anfang einer selbstbewussten Geschichte führen, sondern unter Strömen von Blut zurück in die Geschichtslosigkeit. Spengler schreibt: In den Kreis der Symbole des Niedergangs gehört nun vor allem die Entropie. Bekanntlich das Thema des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Die Kraft, der Wille hat ein Ziel, und wo es ein Ziel gibt, gibt es für den forschenden Blick auch ein Ende. Das Weltende als Vollendung einer innerlich notwendigen Entwicklung, das ist die Götterdämmerung. Das bedeutet also, als letzte, als irreligiöse Fassung des Mythos, die Lehre von der Entropie. Der historische Mensch ist der Mensch einer in Vollendung begriffenen Kultur. Vorher, nachher und außerhalb ist er geschichtslos. Und daraus folgt eine ganz entscheidende Tatsache, dass der Mensch nicht nur vor dem Entstehen einer Kultur geschichtslos ist, sondern wieder geschichtslos wird, sobald eine Zivilisation sich zu ihrer vollen und endgültigen Gestalt herausgebildet und damit die lebendige Entwicklung der Kultur beendet, die letzten Möglichkeiten eines sinnvollen Daseins erschöpft hat. In Spenglers Untergangsprophezeiung wird nicht nur der Todestrieb der damals aufkommenden Nazis sichtbar, sondern der Todestrieb des modernen, warenproduzierenden Systems überhaupt. Wie diese Ideologie die nicht verhandelbare, deterministische Gesellschaftsphysik des Kapitalismus in eine ebenso blinde, determinierte Logik des Blutes übersetzte, so deutete sie das Innere auf eine absolute Schranke zulaufenden kapitalistischen Selbstwiderspruch als unaufhaltsame Götterdämmerung der Zivilisation. Auch jenseits von Auschwitz bleibt diese immanente Drohung des Kapitalismus bestehen. Aber wäre es nicht schrecklich, wenn es nur solche Musik gäbe? Warum? kann doch nicht immer Feiertag sein. Es muss auch Musik für alle Tage geben. Zärtliche Musik, verliebte Musik, lustige Musik.